Ökoaktivisten Barrikaden stehen im Stadtpark leider selten mal gerade. Polizisten gar nicht dumm, werfen die Barrikaden um. Das finden Ökoaktivisten ziemlich schade. Früher konnte man im Stadtpark ja noch baden. Doch dank Ökoaktivisten Barrikaden ist der Zugang barrikiert und jeder zweite Baum beschmiert von den Ökoaktivisten ohne Gnade. Doch die Ökoaktivisten Barrikaden sind aus Bast, weil der Bast so schön zu Ökoaktivisten passt. Doch wenn Ökoaktivisten Barrikaden einmal brennen, kann man sehen, wie Ökoaktivisten rennen. An den Ökoaktivisten Barrikaden verkaufen Ökoaktivisten Marmeladen. Gern mit Butter auf das Brot, denn davon geht kein Schwein mehr tot. Das fänden Ökoaktivisten viel zu schade. Ökoaktivisten Barrikaden lassen sich auf LKWs geschickt verladen. Und was noch von Vorteil ist, dass der nur Biodiesel frisst. Ökologischer kann man es fast nicht haben. Doch die Ökoaktivisten Barrikaden sind aus Bast, weil der Bast so schön zu Ökoaktivisten passt. Doch wenn Ökoaktivisten Barrikaden einmal brennen, kann man sehen, wie Ökoaktivisten rennen. Hinter Ökoaktivisten Barrikaden können Ökoaktivisten Freude haben. Ob sie Rentierpullis stricken oder mit der Freundin rauchen, Barrikaden sind für sowas gut zu brauchen. Brauchst du Ökoaktivisten Barrikaden? Gibt es die im Ökoaktivistenladen? Frisch vom Fell und nagelneu, gleich neben Bio-Katzenstreu, stehen Ökoaktivisten Barrikaden. Doch die Ökoaktivisten Barrikaden sind aus Bast, weil der Bast so schön zu Ökoaktivisten passt. Doch wenn Ökoaktivisten Barrikaden einmal brennen, kann man sehen, wie Ökoaktivisten rennen. Doch die Ökoaktivisten Barrikaden sind aus Bast, weil der Bast so schön zu Ökoaktivisten passt. Doch wenn Ökoaktivisten Barrikaden einmal brennen, kann man sehen, wie Ökoaktivisten rennen. Kann man sehen, wie Ökoaktivisten rennen. Ja, ja, weg sind sie. Naja, geht schon.